Abschnitt 18 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Feuersbrunst in Tirol. Nun hatte das Feuer auch das Hotel ergriffen. Und nun sprang es auf die Stelle über, und gegen die Mitternacht standen all die 7 Häuser in der Lohe. Wie eine goldene Wand ragte die Feuersbrunst auf, wie die goldene Wand eines achäischen Fürstenhauses, und schwarz und gebauscht hingen die Vorhänge des Rauches darüber. »Grässlich«, sagte der Inspektor neben mir, »grässlich ist das anzusehen.« Ich antwortete, »Warum ist es grässlich? Nur weil im Hotel die Bierseidel und Patentkoffer zugrunde gehen? Ich finde dieses Feuer nicht grässlich. Ich finde, dass es lächelt, dass es uranfänglich rein ist wie der Morgen einer Welt, die von vorne anfängt. Übrigens stehe ich mit meiner Meinung nicht allein da. Der Dichter der Veden sagt von dem Feuergott Agni, der Fröhliche hat aufgelächelt, lächelnd. Gleich dem Himmel zwischen dem Gewölk. Ende von Abschnitt 18.